Würden Sie jetzt den Film starten? Was passiert? Keine Ahnung. Ich habe einfach Film gemacht. Und aus den dunklen Tiefen des venezianischen Kanals steigen hoch Liebe und sicher ja, wie immer im Kino, auch Tod. In jedem Fall dürfen wir dieses typische Venedig-Geräusch nicht vergessen. Tauben auf dem Markusplatz oder der Gondoliere mit seinem Ruder. Sehen Sie den Mond? Ja, Herr Baron. Ich wünsche zu sehen, dass er sich im Champagner spiegelt. Ja, Herr Baron. Platz 5. Ärger im Paradies von Ernst Lubitsch, 1932. Auf dem Balkon stehend, auf den Kanal schauend, sieht Gaston Lili das erste Mal in einer Gondel vorbeigleiten. Gaston und Lili bestehlen sich in Ernst Lubitsch-Klassiker zufällig gegenseitig. Zunächst, dass der Baron kein Baron und die Komtessa keine Komtessa ist, geschenkt. Baron! Sie müssen alles vergessen, nur nicht, dass Sie hier sind. Das ist der Beginn einer großen, frivolen Liebe in der Stadt, in der ja immerhin Giacomo Casanova geboren wurde und erotisch wirkte. Entsprechend inszeniert Ernst Lubitsch ein wunderbar frivoles Maskenspiel. Gut, das wird dann im weiteren Verlauf von Ärger im Paradies auch in Paris spielen. Aber die beiden Städte können sich ja sowieso die Hand reichen. Wenn nun die Action nach Venedig kommt. Platz 4. Casino Royale von Martin Campbell, 2006. Dann kann es natürlich passieren, dass eine Gondel auf einem Kanal in zwei Hälften zerlegt wird, wie in Moonraker von 1979, als noch Roger Moore den 007 gab. Aber das ist harmlos gegen das, was Daniel Craig 27 Jahre später in Venedig anrichtet. Mein Name ist Bond, James Bond. Dabei begann es so malerisch, wenn das Segelboot Vespa und James durch die Lagune in die Stadt bringt. Gerade hat 007 M die Mail mit seiner Kündigung geschickt. Aber das Malerische verpufft, klar. Am Ende explodiert 007 vor Wut und Hass. Vespa ist ertrunken. Und deswegen gibt es nicht nur ein paar geschredderte Gondeln, sondern auch demolierte mittelalterliche Paläste, die wohl doch nicht Erdbeben, sorry, Bond, sicher waren. You don't know what love is. Gefährlich, wenn einer nicht kapiert, was enttäuschte Liebe anrichten kann. Platz 3. Der talentierte Mr. Ripley von Anthony Minghella, 1999. Ein klassisches Venedig-Bild. Tom Ripley auf dem Schiff, das ihn über die Lagune nach Venedig hineinbringt. Die Dogenpaläste im Hintergrund vor Jahrhunderten schon mörderische Orte voller Intrigen, Lügen. Das alles passt zu Tom. Der Dickie, den er eigentlich begehrte, ermordete und die Identität des reichen Amerikaners angenommen hat. Dem Lieblingsmörder von Patricia Highsmith verleiht Matt Damon eine dunkle Abgründigkeit hinter einer aalglatten Maske. Venedig eben, Metapher für eine Lügenexistenz. Ich weiß, dass du es warst! Mach. Du warst es! Platz 2, Tod in Venedig von Luchino Visconti, 1971. Und Gustav Mahlers Musik ist der Blues, der erdig-morbide Basissound zu Viscontis kongenialer filmischer Adaption von Thomas Manns Novelle. Was für ein elegischer Tod, wenn Dirk Bogarde als Komponist von Aschenbach vor der Kulisse Venedigs in platonischer Liebe zu einem Jüngling entbrennt. Und dann sinkt er zusammen im Liegestuhl am Strand, während die Farbe seines gefärbten Haares über sein erstarrtes Gesicht läuft. Ich bin ein Freund. Platz 1. Ich tue dir nichts. Und komm schon. Wenn die Gondeln Trauer tragen von Nicholas Rogue. 1973. Keine Stadt der Liebenden mehr, nur noch die der Sterbenden ist Venedig bei Nicholas Rogue. Der Restaurator und seine Frau, Donald Sutherland und Julie Christie, werden hier keine Erlösung finden. Ihre kleine Tochter Christine war in England in einem roten Regenmantel ertrunken. Jetzt soll John in Venedig eine alte Kirche restaurieren. Hinter den diversen Schichten des Putzes Geheimnisse, Dunkles, Böses, Altlasten eben. Was ist da noch Realität? John! John! Die kleine Gestalt mit dem roten Mantel, der John am Ende durch die verworrenen Gassen folgt, John, John. Sie ist nicht seine Tochter. Die Gondel wird am Ende einen Sarg tragen, vor dem drei Frauen in Schwarz stehen. Und die Gondel wird auf dem schwarzen Wasser der Kanäle von Venedig fahren und Trauer tragen. John! John!